Neukölln Gigolo im F-Type, Jaguar, Schutzgeld als Geschäftszweig, Kudamm, die ganze Sippe, 20 Tische, Anti-Knigge, Scampi bitte, 6 Kilo, esse mit der Hand wie Puderbär und stecke eher an deiner Frau als im Berufsverkehr. Fat Boy, Bad Boy und ich Mr. Right, aus dir spricht der Neid, Schreibtisch, Arbeit, ich hab Money, Money, ich hab Paper, Paper, du bist Sponsor bei Papi, du Player, Hater, bringe 6 Neffen zum Geschäftsessen, rede mit den Kellnerinnen wie beim Sextreffen, nur ein Junge aus der Hood, so wie Locke der Boss. Ich bin Käseberg, Straße, Tennis, Socken und Crocs. Das ist Sex ohne Grund, ich will mich kurz halten und komm in dein Gesicht wie ein Zensurbalken. Kein Fick auf alle Player-Hater mit echtem Beruf. Fick auf alle, ich würde mich auch hassen, wär ich du. Fick auf alle Player-Hater mit echtem Beruf. Fick auf alle, ich würde mich auch hassen, wär ich du. Chille mit meinem BFF für alle Politessen, Kudamm, Ecke, Kneseberg. Bevor das Kölnchen am Mercedes steckt, wird geflirtet wie im RTL Teletext. More money, no problems. Ein neuer Tag im Paradies für Collins. Mondo Pazzo oder Baba Angora. Mein Pullover, Dipset rosa. Ich hab wieder im Hotel Beef mit dem CEO. 5 Sterne plus Haus wird zu einer Freakshow. Nobel Italiener wird zum Wohnzimmer. Und ihr macht mir alles nach wie Synchronschwimmer. Hater überall in jeder Postleitzahl. Denn ich hab aufgestylte Bitches wie ein Hochzeitssaal. Der Night is real, denn der Hype is real. Und jetzt hate mein Kleidungsstil. Kein Fick auf alle Player-Hater mit echtem Beruf. Fick auf alle, ich würde mich auch hassen, wär ich du. Fick auf alle Player-Hater mit echtem Beruf.